Farbe grau. Die BRD ist viel zu klein. Das Vaterland muss größer sein. Ole, ole, ole, ole. Der Deutsche ist rein, der BRD. Ole, ole, ole, ole. Der Deutsche ist rein, der BRD. Und für die Welt, die kennen wir mal. Ob andere hungern, ist mir egal. Was interessiert mich? Indonesien, Deutschland, der Pole, aus den Schlesien. Ole, ole, ole, ole. Der Deutsche ist rein, der BRD. Ole, ole, ole, ole. Der Deutsche ist rein. Einmal im Jahr kommt Nikolaus, dreimal am Tag kommt Holocaust. BRD, was heißt das nur? Bubis Rache, Diktatur. Ole, ole, ole, ole. Der Deutsche ist rein, der BRD. Ole, ole, ole, ole, der Deutsche ist rein, statt BRD. Ole, ole, ole, ole, der Deutsche ist rein, statt BRD. Ole, ole, ole, ole, der Deutsche ist rein, statt BRD. 1, 2, 3, ole, ole, ole, ole, der Deutsche ist rein, statt BRD. Ole, ole, ole, ole, der Deutsche ist rein, statt BRD.